Lektion 2, Hörtext 2. Du kannst doch Karriere machen. Und du arbeitest also bei einer Bank, Gabi? Das finde ich ja interessant. Ich überlege nämlich gerade, eine Banklehre zu machen, also eine Umschulung oder sowas. Was? Aber Jutta, stimmt doch nicht. Du hast doch studiert. Du bist doch Akademikerin, oder? Ja, mit Diplom und arbeitslos. Soziologen will doch keiner haben. Was? Soziologie hast du studiert? Das ist ja wahnsinnig interessant. Da beschäftigt man sich wenigstens mit den wirklich wichtigen Fragen in unserer Gesellschaft. Ach, ich weiß nicht. Spaß hat das Studium schon gemacht, aber vieles ist halt sehr theoretisch. Und irgendwann will ich auch mal Geld verdienen und einen sicheren Arbeitsplatz haben. So wie du. Und da willst du ausgerechnet zu einer Bank gehen. Also, ich wollte nach der mittleren Reife eigentlich Abitur machen und studieren. Aber damals war gerade mein Vater gestorben und ich musste möglichst schnell Geld verdienen. Und jetzt arbeite ich schon 4 Jahre. Nein, warte mal. Erst 3 Jahre Lehre, dann 2 Jahre in der Filiale und die letzten 2 Jahre Devisenabteilung. Ja, also ich bin jetzt schon seit 7 Jahren bei der Bank und langsam habe ich die Nase voll. Immer nur Zahlen, Zinsen und Termine. Ständig Hektik und Stress. Also ich habe keine Lust, das ewig so weiterzumachen. Aber dafür stimmt die Kohle. Ich meine, du verdienst doch nicht schlecht, oder? Naja, Geld. Es gibt doch noch Wichtigeres im Leben als Geld. Die Arbeit muss doch einen Sinn haben und Spaß machen. Bei der Bank, das ist doch langweilig. Da verblödet man ja mit der Zeit total. Deshalb gehe ich auch seit 1 Jahr aufs Abendgymnasium. Wenn ich mein Abitur nachgemacht habe, so in 2 Jahren, werde ich wahrscheinlich studieren. Ich denke Soziologie. Das interessiert mich im Moment am meisten. Oh Gott, nein, ausgerechnet Soziologie, wie du dir das vorstellst. Also, ich bin jetzt 28 und ich habe immer noch kein richtiges Geld verdient. 13 Jahre Schule, Abitur, dann 6 Jahre Studium und jetzt sitze ich seit 2 Jahren an meiner Doktorarbeit und komme nicht richtig weiter. Gut, bei der Bank ist vielleicht nicht alles so interessant, aber du bleibst doch nicht immer am selben Arbeitsplatz. Du hast doch bestimmt Aufstiegschancen. Du kannst doch Karriere machen. Karriere? Als Frau ist das immer noch ganz schön schwer. Und mit meiner Ausbildung als Bankkauffrau ist da auch nicht viel drin. Als Abteilungsleiter und für die wirklich interessanten Stellen nehmen die doch nur noch Akademiker. Da kommen dann so Leute wie du, machen 1-2 Jahre so ein Trainee-Programm und fertig ist der neue Vorgesetzte. Nee, bei der Bank mache ich Schluss. Ich muss mal was ganz anderes machen. Trainee-Programm? Das klingt ja interessant. Meinst du, da habe ich Chancen? An wen kann ich mich denn da wenden?